Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wer bitteschön war Karl Stützel? Auf jeden Fall einer, der zu Unrecht fast vergessen ist. Karl Stützel war der bayerische Innenminister, der alles versucht hat, um den Österreicher Adolf Hitler auszuweisen. Eine Explosion, wie sie Deutschland noch nicht erlebt hat. Im September 1921 explodieren in einem BASF-Werk in der Bayerischen Pfalz 4.500 Tonnen Ammoniumnitrat. 561 Tote. Der Ort Oppau und sein Umland sind verwüstet. Im Wormser Dom zerspringen die Fenster. Selbst in München ist noch dumpf der Knall zu hören. Die bayerische Regierung wird einen ihrer fähigsten Beamten in die Pfalz entsenden. Der soll sich um den Wiederaufbau kümmern. Dr. Karl Stützel heißt er. Und er wird seine Sache gut machen. Er wird die Folgen der Katastrophe eindämmen. Zur gleichen Zeit findet in Bayern auch eine politische Explosion statt. Der Aufstieg der NSDAP. Auch die wird Stützel einzudämmen versuchen. Aber daran wird er am Ende scheitern. Karl Stützel, Jahrgang 1872, ist Spross einer katholischen Handwerkerfamilie aus Speyer in der Bayerischen Pfalz. Nach dem Jurastudium geht er den klassischen Weg des königlich-bayerischen Ministerialbeamten. Bezirksamtmann, Regierungsrat, Ministerialrat. Ich habe ihn zum Beispiel nie mit einem offenen Hemd gesehen. Er war immer korrekt. Bei allem. Ob wir nun spazieren gegangen sind oder ob wir abends am Familientisch gesessen sind, es war immer korrekt. Sagt seine Enkelin Eva Rambichler. Sie hat ihn als Kind in den 40er Jahren noch kennengelernt. Vielleicht mag man das spießig nennen, aber es war halt so. Als der spießige Beamte nun auf den Höhepunkt seiner Karriere zusteuert, ist er 52 Jahre alt. Es sind bewegte Zeiten. In Bayern laufen im Frühsommer 1924 Koalitionsverhandlungen. Die BVP, die Bayerische Volkspartei, war bei den Landtagswahlen zwar stärkste Kraft geworden, doch um zu regieren, braucht sie die Unterstützung der Deutschnationalen Volkspartei. Die aber stellt eine Bedingung. Der bisherige Innenminister Franz Schweier sei zu kritisch gegenüber den rechten und rechtsextremen Gruppen im Land gewesen. Der müsse weg. Es ist eine abstruse Logik. Nach dem Chaos des Hitlerputsches, der erst wenige Monate zurückliegt, will man einen versöhnlichen Schritt auf die Nazis und ihre noch immer zahlreichen Anhänger zugehen und einen ihrer Gegner feuern. Die BVP gibt klein bei und präsentiert ihr Mitglied Karl Stützel. Haben die Deutschnationalen damit ihr Ziel erreicht? Wird der neue Innenminister auf dem rechten Auge blinder sein als sein Vorgänger? Wer das glaubte, sollte sich gründlich getäuscht haben. Die Langmut der bayerischen Regierung hat bei Hitler bereits einmal üble Erfahrungen gemacht. Es ist daher begreiflich, dass sie nach den gemachten Erfahrungen bei seinem Wiederauftreten ihm deswegen etwas misstrauischer als früher entgegentritt. So Karl Stützel. Es sei nun mal kein staatsbürgerliches Recht, den Bestand des Staates anzugreifen. Sein Festhalten an rechtsstaatlichen Grundsätzen, an der bayerischen Verfassung und an den parlamentarischen Strukturen, auch an den bürokratischen Strukturen, die dieses Land getragen haben, ist eine außerordentlich bemerkenswerte Haltung. Es ist ja nicht so, dass die Bayerische Volkspartei vollkommen immun gewesen wäre gegenüber völkisch-nationalistischen oder auch antisemitischen Tendenzen. Sagt Dr. Andreas Häusler vom Stadtarchiv München. Und er ist da sicher, wenn man das Führungspersonal der bayerischen Szenerie in der Politik anschaut, eine ganz große Ausnahme. Zwar wurde die NSDAP nach ihrem Putschversuch vom November 1923 zeitweilig verboten, aber ein Ersatz war schnell gegründet. Der völkische Block hat bei den Landtagswahlen 1924 auf Anhieb Erfolg. Die Rechtsradikalen liegen deutlich vor der Deutschnationalen Volkspartei, die Teil der Regierung ist. Adolf Hitler sitzt zwar noch in Haft, aber... Er hat sicherlich von Landsberg aus die Fäden in der Hand behalten. Und als er dann entlassen wird nach wenigen Monaten, was ja an sich schon einen Skandal darstellt, beginnt er sofort wieder, die Kontrolle über die Partei zu übernehmen. Schon Hitlers vorzeitiges Haftende hatte Stützel zu verhindern versucht. Erfolglos. Doch er hat ein Auge auf Hitler, als der Anfang 1925 wieder als Redner auftritt. Ich habe mich 9 Monate jedes Wortes enthalten. Nun führe ich die Bewegung. Entweder der Feind geht über unsere Leiche oder wir über die seine. Der Kampf gegen diese Weltpest erscheint nicht gesichert in einem Siege durch Erringung einiger Parlamentsmandate, sondern ist gesichert erst dann, wenn auf der letzten Werkstatt und letzten Fabrik die Hakenkreuzflagge weht. Unmissverständlich. Karl Stützel ist allerdings nicht gewillt zu erlauben, dass Hitler den Staat erneut zum Narren hält. Dass die erste Hitlerversammlung eine friedliche Versammlung im Sinne der Reichsverfassung gewesen sei, wird man nach dem ganzen Verlaufe der Versammlung, nach den Ausfällen, die sich Hitler geleistet hat und insbesondere nach der Wirkung, die seine Ausführungen bei den Zuhörern erzielt haben, doch wohl nicht behaupten können. Denn auf die Wirkung der Worte, meine Herren, kommt es hauptsächlich an. Der Innenminister erteilt Hitler am 9. März 1925 ein Redeverbot für Bayern. Ein empfindlicher Treffer gegen die NSDAP. Es war unübersehbar, dass Hitler der Nukleus dieser Bewegung ist und der wichtigste Propagandist oder auch der Trommler, wie es damals hieß. So Andreas Häusler. Das Redeverbot zielte natürlich genau auf den wunden Punkt dieser völkisch-nationalistischen Bewegung, nämlich der rhetorische Genius Hitler. Den wollte man ausschalten. Hitlers Anhänger sind natürlich empört. Die gleichen Burschen, die Richard Wagner außer Landes verwiesen, sind es, die heute einem Adolf Hitler das Reden verbieten. Doch Stützel setzt das Verbot durch. In Bayern und in München hat Hitler erst einmal zu schweigen. Ganze 2 Jahre lang. Nicht der einzige Plan, mit dem Stützel die Nationalsozialisten zu bekämpfen versucht. Da wäre noch ein Projekt, ein spektakuläres Projekt, das er von seinem Vorgänger geerbt hatte. Schon damals waren vaterländische Kreise entsetzt. Unter anderem der Veteranenverein aus Zwiesel. Wir legen Verwahrung dagegen ein, dass ein Mann, der 4,5 Jahre lang für sein Vaterland gekämpft und geblutet hat, des Landes verwiesen werden soll. Die Ausweisung Hitlers. Leicht wird es nicht, das weiß Stützel. Doch eines sahen die Zwieseler Veteranen nun mal falsch. Deutschland ist nicht Hitlers Vaterland, sondern Österreich. Formal gesehen ist Hitler Ausländer. Und Ausländer, die die Gastfreundschaft missbrauchen, müsste man doch ausweisen können. In der Phase nach Hitlers Entlassung, da war seine Popularität sicherlich sehr bemerkenswert, vor allem in Bayern und auch in München. Aber natürlich es wäre kein Risiko gewesen, diesen Hochverräter, diesen Putschisten, österreichischen Staatsangehörigen aus Deutschland auszuweisen. Hitler sei mit dem deutschen Heer, nicht mit dem der Donaumonarchie, in den Krieg gezogen und habe damit seine österreichische Staatsbürgerschaft verwirkt, so die verbreitete Meinung. Aber stimmte das? Immerhin hat Österreich dem angeblichen Nichtbürger weiterhin Pässe ausgestellt. Und zwar 1920, 1921 und 1923. So manche österreichische Behörde sieht sich nach wie vor zuständig. Die Landesregierung von Oberösterreich beehrt sich mitzuteilen, dass die österreichische Bundesbürgerschaft des Genannten sowie dessen Heimatrecht in der Stadtgemeinde Linz in Oberösterreich anerkannt wird. Die österreichische Bundesregierung in Wien allerdings hat wenig Freude beim Gedanken an eine Rückkehr des verlorenen Sohnes. Sie stellt sich quer. Als Hitler sich 1925 direkt an sie wendet und bittet, ihn offiziell aus der Staatsbürgerschaft zu entlassen, kommt sie dieser Bitte nur zu gerne nach. Nun gibt es kein Land mehr, in das man den staatenlosen Hitler hätte abschieben können. Zum Ärger Stützels. Die Weigerung der österreichischen Bundesregierung, Adolf Hitler im Falle seiner Ausweisung zu übernehmen, erscheint nicht gerechtfertigt. Aber er muss sie hinnehmen. Hitler deshalb eine deutsche Staatsbürgerschaft zu geben, da ist es nun aber Stützel, der sich querstellt. Eine neue, jetzt noch nicht abschätzbare Ausbreitung der nationalsozialistischen Arbeiterpartei wäre unmittelbare Folge seiner Einbürgerung. Der Innenminister des Freistaats Bayern verweigert Hitler konsequent die Einbürgerung. Er ist in Braunschweig eingebürgert worden als Regierungsrat, eine bürokratisch-juristische Finte. Regierungsrat Hitler, ein Pseudoposten inklusive deutscher Staatsbürgerschaft. Diese Finte gelingt der NSDAP dann doch noch, 1932. Gerade noch bevor Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt wird. Ohne Staatsbürgerschaft, also wenn es nach Stützel gegangen wäre, wäre daraus nichts geworden. Doch es ist anders gekommen. Mit der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre nimmt die nationalsozialistische Bewegung wieder an Fahrt auf. Und das merkt man auch auf den Straßen Münchens. Die NSDAP war ja eine Bewegung, die sich ganz stark im öffentlichen Raum präsentiert hat und inszeniert hat mit Aufmärschen, mit Fackelzügen, mit Musik und großen Brimborium und Spektakel und immer in Uniform. Die Uniform war da zentral als Erkennungsmerkmal, als einheitliches Logo oder Label. Das erkennt Stützel und unternimmt etwas. Im Juni 1930 erlässt er ein Uniformverbot für öffentliche Aufmärsche. Nicht nur die NSDAP ist außer sich. Ein General AD beschränkt sich in seinem Beschwerdebrief an Stützel auf nur zwei Worte. Pfui Teufel! Trotzdem, Stützels Uniformverbot gilt. Für alle, auch für die NSDAP. Andreas Häusler? Sie haben dann die Uniformen ausgezogen, aber sie haben natürlich in ihrer eigenen Logik wiederum protestiert. Sie sind teilweise mit nacktem Oberkörper durch die Stadt marschiert oder haben sich einheitlich weiße Hemden angezogen, um auf diese aus ihrer Sicht völlig unangemessene staatliche Reaktion zu protestieren. Man gibt sich als Opfer. Mal wieder. Doch als die NSDAP Protestkundgebungen, teils mit einem anderen Motto getarnt, abhalten will, werden auch diese verboten. Es kommt nicht auf das Thema an, das gewählt wird, sondern auf die Absicht. Uniform tragen, das dürfen die offiziellen Kräfte des Staates, sonst niemand. Schon gar nicht Hitlers Schlägertrupps. Das ist Stützels Haltung. Bayern wird mit dem Verbot sogar eine Zeit lang zum Vorbild für ganz Deutschland. Bis Juni 1932. Letztendlich wurden auch diese Uniformverbote dann von Berlin durch Entscheide oder Richtlinien des Reichspräsidenten wieder aufgehoben. Also die bayerische Linie, die da eigentlich sehr konsequent war, hat sich nicht durchsetzen können. So marschieren im Juli 1932 SA und SS wieder in voller Montur in München auf. Vor 30.000 begeisterten Zuschauern. Im Januar 1933 übernimmt Hitler das Amt des Reichskanzlers und beginnt, das Reich und seine Länder gleichzuschalten. Doch bis März 1933 gibt es weiterhin eine bayerische Regierung. Und in Bayern heißt der Innenminister immer noch Karl Stützel. Ihm ist ein Graus, was er sieht. Aus seinem christlich-humanistischen Weltbild heraus und aus seiner angeborenen Redlichkeit. Er konnte sich nicht vorstellen, dass das Fuß fasst in einem Land, in einer Ordnung, dass das plötzlich möglich ist, dass das alles über Bord geworfen wird. So seine Enkelin Eva Rambichler. Hat das nicht NSDAP-regierte Bayern noch eine Chance? Ein Gedanke jener Tage ist, den Kronprinzen zum König auszurufen. Die Wiedergeburt der Monarchie als Bollwerk gegen Hitler. Ein Husarenstück, das freilich mit der geltenden demokratischen Verfassung kaum vereinbar wäre. Die Enkelin sieht ihren ordnungsliebenden Großvater nicht als den richtigen für Husarenstücke. da hat er dann nicht mitgezogen. Das hielt er wahrscheinlich nicht für ausführbar. Ich weiß nicht, ob er grundsätzlich dagegen gewesen wäre, aber er hielt es für nicht durchführbar. Doch Anfang März 1933 wird es eng für die bayerische Staatsregierung. Die Nazis versuchen sie zu zwingen, ihnen die Macht zu übertragen. Aber sie weigert sich. Stützel lässt schwer bewaffnete Polizei vor dem Landtag, dem Innenministerium und dem Sitz des Ministerpräsidenten aufziehen. Zurückdrängen! Drängen Sie die Leute zurück! Nicht sicher ist, ob er tatsächlich Anweisung gegeben hat, das Feuer zu eröffnen, sollten Nationalsozialisten die Gebäude übernehmen wollen. Sicher aber ist, die Polizei wird nicht schießen. Am 9. März 1933 erklärt die nationalsozialistische Reichsregierung das bayerische Kabinett und damit auch den Innenminister Karl Stützel für entmachtet. NSDAP-Gauleiter Adolf Wagner übernimmt das Ressort. Der neue Polizeichef von München heißt Heinrich Himmler. Und für Stützel beginnt es gefährlich zu werden. Ich glaube, Karl Stützel war in der Tat einer der meistgehassten NS-Gegner jener Zeit. Und deshalb war er einer der ersten, die dann nach der sogenannten Machtergreifung in Bayern am 9. März 1933 in die Fänge von SA und anderen Schergen gefallen ist. In jener Nacht brechen sie die Tür von Stützels Wohnung auf. Sie zerren den Innenminister brutal aus dem Bett und nehmen ihn mit ins Braune Haus. Ein Augenzeugenbericht gibt die Szene wieder. Die Gaudi könnt ihr euch vorstellen. In Socken und Nachthemd steht der Herr Innenminister in der Halle, umgeben von einer Menge SA und SS, die vor Lachen nicht wissen, wohin. Dann kommen sie und treten dem weinenden Innenminister mit ihren schweren Stiefeln auf die große Zehe, dass er zwischen ihnen hopst, von einem Bein aufs andere. Blutergüsse, Quetschungen, sogar Knochenabsplitterungen. Das ist Stützels erster Tag im nationalsozialistischen Bayern. Also das ist uns Kindern dann, wie wir größer waren, natürlich erzählt worden. Und der Großpapa im Nachthemd und da fremde Leute in der... Also das war für uns schon deftig, also das sich vorzustellen. Aber wissen Sie, es gab damals viele schreckliche Geschichten nach dem Krieg, die man dann erfahren hat. Und es war halt eine von den ganz schrecklichen für uns Kinder, nicht? 5.600 Bayern, die eben noch als Bürgermeister, Stadträte oder eben als Innenminister in Ansehen und Würden standen, werden in jenen Tagen verhaftet, gedemütigt, misshandelt. Und der Aufschrei der Bevölkerung, der bleibt aus. Also für mich ist es auch ein großes Fragezeichen, wie sowas vor sich gehen kann. Der Mann wurde gebrochen, weil er hat sich, soweit ich das beurteilen kann, nie wieder von dieser Szene, von dieser nächtlichen Szene erholt. Stützel taucht ab in ein rastloses Leben. Mal bei seinem Sohn in Salzburg, mal bei seinem Sohn in Berlin. Und dann war er mal in Deltenburg. Zeitlang ist er dort versteckt worden in dem Kloster. Und immer wieder hat er den Ort gewechselt und ist immer wieder mal unauffindbar gewesen. Jetzt ist es umgekehrt. Die Nazis sind es, die ihn im Auge behalten wollen. Bis zu seinem Tod. Ja, das weiß ich von meinem anderen Großvater, also vom Vater meiner Mutter. Der Karl Stützel ist also gestorben, 1944, in der Lepsche-Klinik und ist dann eben am Waldfriedhof beerdigt worden. Und ich weiß noch, dass der andere Großvater kam und erzählt hat von der Beerdigung und der alte Mann unter Tränen gesagt hat, stellt euch vor, sie haben sogar seinen Sarg untersucht, ob er wirklich drin liegt bei der Beerdigung. Jahre später wird sein Grab aufgelöst. Karl Stützel wird vergessen. Für sehr lange Zeit. So, Sie kommen hier hin. Genau. Ein Vormittag im Dezember 2017. Mitten in München, nicht weit vom Justizpalast. Städtische Arbeiter sind dabei, ein neues Straßenschild zu befestigen. Die Presse ist da. Ansprachen werden gehalten. Unter anderem von Peter Miroschnikow, einem Journalisten, der sich lange für ein Gedenken an Karl Stützel eingesetzt hat. Es geht darum, ihn der Vergessenheit zu entreißen und ihn vielleicht dann doch in die Schulbücher zu hieven. Karl-Stützel-Platz steht auf dem Schild zu lesen. Die Nachkommen Stützels sind gekommen, um die späte Ehrung für ihren Groß- und Urgroßvater zu verfolgen. Unter ihnen Eva Rambichler. Also ich bin schon bewegt, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass es irgendwo mitkriegt. Ich bin glücklich. Hans Hinterberger über Karl Stützel, den bayerischen Innenminister, der Hitler ausweisen wollte. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Geschichte. Es sprachen Rahel Comtesse, Christoph Jablonka, Johannes Hitzelberger, Heinz Peter und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Roland Böhm, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz.